Küche. Und der Part ist meistens sie. Kernkraft ist nicht narrensicher, denn Sicherheit ist rein fiktiv. Franz Kafka war ein Insekt, Napoleon ein kranker Zwerg, Charles Bukowski war defekt, Mona Lisa kein Meisterwerk. Mann war ein öder Spießer, Mozart war genial, doch infantil. Der Eiffelturm ist kein Pariser und vergöte nicht pädophil. Charles Darwin war kein Schimpanse, Adolf Hitler kein Prophet. Über Mohammed macht man keine Späße, sonst endet man als Lunchpaket. Schließlich bin ich ein Don Juan.